Der Bayerische Rundfunk bringt das Beryl-Diadem. Ein Hörspiel nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle in der deutschen Übersetzung von Ruth von Markart und John Lackland. Deshalb höflichst ersuchen, eine ausreichende Summe zu deponieren, um ihr Debitkonto auszugleichen. Mit vorzüglicher Hochachtung etc. etc. So, Miss Parker, ist das alles für heute? Ja, Mr. Holmes. Schön. Dann machen Sie sich doch bitte sofort an die Briefe. Jawohl. Entschuldigen Sie, Sir. Ja, Roberts, was gibt's? Ein Herr möchte Sie sprechen. Ist er angemeldet? Nein, Sir. Na, dann bedauere ich. Hier ist seine Karte. Ich bitte Sie, Roberts, Sie wissen doch ganz genau... Oh. Ist das seine Karte? Ja, Sir. Dann führen Sie ihn auf der Stelle herein. Beeilen Sie sich, Mensch. Sofort, Sir. Wenn Sie so gut wären, mitzukommen, euer Mr. Holder... Schon gut, Roberts, danke. Darf ich mir erlauben zu sagen, euer Durchlauch, dass wir die große Ehre, die... Schon gut, Mr. Holder. Ich muss mich entschuldigen, dass ich so plötzlich zu Ihnen komme, ohne vorherige Verabredung. Aber nein, ich bitte Sie, wollen Durchlauch nicht Platz nehmen. Danke. Ich hoffe, Sie nicht lange aufzuhalten. Ich stehe Ihnen völlig zur Verfügung. Darf ich Durchlauch ein Glas Sherry kredenzen lassen? Nein, vielen Dank. Wenn Sie erlauben, möchte ich gleich zur Sache kommen. Ich benötige unbedingt und augenblicklich 50.000 Pfund. Wie bitte, Durchlauch? Ich könnte mir natürlich einen solchen Betrag einfach von meinen Freunden leihen. Aber es ist mir wesentlich lieber, die Sache rein geschäftlich zu behandeln und das Geschäft selbst abzuschließen. Sie haben sicher Verständnis dafür, dass es für einen Mann in meiner Position unklug wäre, sich irgendjemanden zu verpflichten. Tja... Ja, darf ich fragen, wie lange euer Durchlauch das Geld benötigen? Nächsten Montag wird ein beträchtlicher Betrag fällig. Dann werde ich die Summe samt Zinsen zurückzahlen. Aber es ist entscheidend, dass mir das Geld auf der Stelle ausgezahlt wird. Wenn ich dazu in der Lage wäre, würde ich mich glücklich schätzen, Durchlauch die Summe ohne weitere Worte aus meiner eigenen Tasche vorzustrecken. Tue ich es hingegen im Namen der Firma, so bin ich es meinem Partner schuldig, selbst in Ihrem Fall, Durchlauch, mit allem Respekt auf den üblichen Sicherheiten zu bestehen. Das ist ja selbstverständlich. Sie haben doch zweifelsohne schon von dem Beryl-Diadem gehört, Mr. Holder. Gewiss, gewiss. Eines der kostbarsten Stücke unserer Reichskleinodien. Hier ist es. Das Beryl-Diadem. Es enthält 39 Steine von außerordentlicher Größe, ganz abgesehen von der kostbaren Goldfassung. Selbst bei niedrigster Schätzung würde sich der Wert des Diadems mindestens auf das Doppelte der von mir benötigten Summe belaufen. Ich bin bereit, es Ihnen als Sicherheit zu überlassen. Aber ich bitte Sie, Durchlaucht, ich glaube nicht, dass diese Massen... Sie bezweifeln den Wert des Schmuckels? Keineswegs. Ich bezweifle nur, dass... Meine Befugnis, es Ihnen zu überlassen. Darüber brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen. Ich würde mir nicht im Traum einfallen lassen, es zu verpfänden, wenn ich nicht die unumstößliche Gewissheit hätte, es binnen 4 Tagen wieder einlösen zu können. Also, genügt Ihnen die Sicherheit? Reichlich, Durchlaucht. Es ist Ihnen wohl klar, dass ich Ihnen ein ganz ungewöhnliches Vertrauen erweise. Ich verlasse mich nicht nur auf Ihre Diskretion und Verschwiegenheit, sondern vor allem auch darauf, dass Sie das Diadem mit größtmöglicher Vorsicht aufbewahren werden. Gewiss, Durchlaucht. Ich brauche Ihnen wohl kaum zu sagen, welch ungeheurer öffentlicher Skandal entstünde, wenn dem Schmuckstück irgendetwas zustoßen soll. Euer Durchlauch können ganz beruhigt sein. Erlauben Sie mir jetzt, meinen Kassierer zu rufen, damit Ihnen die Summe von 50.000 Pfund sofort ausbezahlt werden kann. Ich brauche nichts mehr heute Abend, Luzi. Sie können jetzt zu Bett gehen. Vielen Dank, Sir. Gute Nacht, Sir. Eins verstehe ich nicht, Vater. Warum hast du das Diadem mit nach Hause gebracht? In der Bank wäre es doch bestimmt viel sicherer. Geldschränke in Banken sind schon mehr als einmal erbrochen worden. Man hat mir eine ungeheure Verantwortung auferlegt, Arthur. Ich hätte keine ruhige Minute mehr, wenn ich es nicht dauernd bei mir hätte. Zeig uns doch mal das Diadem, Onkel Alex. Nein, Mary, nicht einmal dir, meine Liebe. Aber Onkel, ich habe so einen kostbaren Schmuck noch nie gesehen. Bitte, bitte. Na, vielleicht einen Blick nächsten Montag, wenn ich es endgültig wegbringe. Ja, ich hoffe nur, dass vorher niemand bei uns einbricht. Wo hast du es denn? In meinem Schreibtisch. Fest verschlossen. So, ah. Ja. Hast du vergessen, dass ich schon als kleiner Junge immer deinen Schreibtisch mit dem Buffetschlüssel aufgemacht habe? Ja, das weiß ich. Aber den Buffetschlüssel gibt es ja gar nicht mehr. Oh je. Ach, ich bin richtig müde heute Abend. Ich glaube, ich gehe lieber gleich zu Bett. Ich auch. Asa, gehst du auch bald schlafen? Ja, sicher. Gute Nacht, Mary. Gute Nacht. Sag mal, Vater. Ja, mein Junge. Kann ich noch einen Moment mit dir sprechen? Ja, was gibt's denn? Könntest du mir 200 Pfund geben? 200? Du warst doch immer sehr großzügig zu mir. Viel zu großzügig. Ja. Geht es denn nicht dieses eine Mal noch? Nein, das geht nicht. Aber ich brauche es dringend. Sonst kann ich mich im Club nie wieder blicken lassen. Ich weiß nicht, wie oft ich dich schon gewarnt habe, dass du dein Geld nicht mit Kartenspielen und Pferderennen vergeuden sollst. Du weißt doch, dass ich es versucht habe. Die Gesellschaft mit Leuten wie George Burnwell und ähnlichen Konsorten ist gefährlich. Sie haben kostspielige Gewohnheiten, aber auch schwere Geldtaschen. Sie können sich das leisten, du nicht. Ich weiß, du hast George nie gemocht. Aber mir gegenüber hat er sich als wahrer Freund erwiesen. Ach, Unsinn. Wie dem auch sei. Ich verspreche dir, mit George zu brechen. Burnwell wird dich wieder einfangen. Nein, Arthur, das ist schon das dritte Mal in diesem Monat. Ich muss das Geld haben, Vater. Meine Ehre steht auf dem Spiel. Ja, dann musst du es dir ihm verschaffen, wo du kannst. Von mir bekommst du es nicht mehr. Gute Nacht. Ah, du bist ja noch auf, Mary. Willst du die Nachtluft genießen, mein Kind? Nein, Onkel Alex. Ich wollte nur nachsehen, ob die Fenster alle verriegelt sind. Eine kleine Extra-Vorsichtsmaßregel. Ach, wie aufmerksam von dir. Sag mal, Onkel, hast du Luzi heute Abend Ausgang gegeben? Luzi? Nein, gewiss nicht. Sie ist nämlich gerade erst durch die Hintertür wieder hereingekommen. Was? Vielleicht war sie nur auf einem Sprung am Gartentor, um jemanden zu treffen. Aber sowas sollten wir nicht zulassen. Ja, ja, du hast ganz recht. Sprich gleich morgen früh mit ihr. Ist jetzt doch alles gut verschlossen? Bestimmt, Onkel. Dann gute Nacht, meine Liebe. Gute Nacht, Onkel Alex. Was machst du da? Woher hast du das Diadem? Vater, ich... So tief bist du also gesunken. Gib her! Oh Gott! Gott, das ist ja zerbrochen. Aber hör doch, Vater. Sag mir auf der Stelle, wo die fehlende Zacke ist und die drei Brille, die dahin gehören. Es fehlt keine. Es kann nichts fehlen. Ach, du Dieb! Hab ich dich nicht gerade dabei ertappt, wie du noch ein Stück herausbrechen wolltest? Jetzt reicht's mir aber. Das lasse ich mir nicht gefallen. Morgen früh verlasse ich das Haus. Ja, unter Polizeiaufsicht wirst du das Haus verlassen. Wie du meinst. Wenn du die Polizei holen willst, bitte sehr, sollen die herausfinden, was sie können. Von mir erfährst du jedenfalls nichts. Also gut. Du sollst wissen, wie schwerwiegend die Sache für mich ist. Nicht nur mein Ansehen steht auf dem Spiel, sondern das einer großen Persönlichkeit. Vater, ich... Vielleicht lässt sich das Schlimmste noch abwenden. Sag mir, wo die Steine sind. Dann soll alles vergeben und vergessen sein. Spar dir deine Vergebung für die, die dich darum bitten. Von mir erfährst du nichts. Bitte erzählen Sie weiter, Mr. Holder. Lassen Sie sich durch mein Geigenspiel nicht stören. Es inspiriert mich. Sie schickten also zur Polizei. Ja, Mr. Holmes. Ich schickte zur Polizei und ließ meinen Sohn festnehmen. Seine Person, sein Zimmer und jede Stelle im Haus, wo er die Edelsteine hätte verbergen können, wurden durchsucht. Es fand sich jedoch keine Spur. Ich bin ruiniert. Aber beruhigen Sie sich doch. Ein Schluck Wein mit etwas Wasser vielleicht. Nein, besten Dank, Dr. Watson. Die Polizei gesteht ganz offen, dass sie im Augenblick völlig im Dunkeln tappt. Da rascheste Aufklärung von entscheidender Wichtigkeit ist, schlug der Inspektor vor, Sie um Ihre Unterstützung zu bitten, Mr. Holmes. Empfangen Sie viele Gäste bei sich, Mr. Holder? Niemand, außer meinem Teilhaber und seiner Familie. Und gelegentlich einen von Arthurs Freunden, auf die ich leicht verzichten könnte. George Burnwell zum Beispiel. Gehen Sie oft aus? Arthur schon, aber meine Nichte Mary und ich bleiben meist zu Hause. Wir machen uns beide nicht viel daraus. Ungewöhnlich für ein so junges Geschöpf. Watson. Sie ist ein sehr ruhiges Mädchen. Der Vorfall ist Miss Mary bestimmt sehr nahe gegangen. Entsetzlich, Mr. Holmes. Ich glaube, sie ist noch mehr betroffen als ich. Und keiner von Ihnen beiden zweifelt an der Schuld Ihres Sohnes? Wie wäre das möglich? Ich sah ihn doch mit eigenen Augen. War der übrige Teil des Diadems unbeschädigt? Nein, es war verbogen. Was sagt die Polizei zu dem Verschwinden der Steine? Hat man daran gedacht, auch außerhalb des Hauses Umschau zu halten? Ja, die Polizei betreibt die Sache mit größtem Eifer. Der ganze Garten ist Meter für Meter durchsucht worden. Na schön, Watson. Dann müssen wir die Steine finden. Und zwar sofort. Bitte, Mr. Holmes, scheuen Sie keine Kosten. Also schnell, meine Herren. Ich denke, wir werden uns zuerst einmal zu Ihrem Haus begeben und uns einem etwas genaueren Studium der Einzelheiten widmen. Na, Dr. Watson, Mr. Holmes lässt sich ja Zeit mit der Untersuchung meines Grundstücks. Ja, ich glaube, wir gehen lieber herein und erwarten ihn am Kaminfeuer. Ja, ja. Lassen Sie den Schnee ruhig dran. Bei diesem Wetter bekommt man ihn so schwer von den Schuhen. Ja, da haben Sie allerdings recht. Guten Tag. Guten Tag. Das ist meine Nichte Mary. Ich habe einen Herrn aus London mitgebracht, Mary, der sich eingehend mit dieser scheußlichen Geschichte befassen soll. Sie wollen... Nein. Mein Freund Sherlock Holmes. Ich bin Dr. Watson. Angenehm. Mary, der Sonnenschein meines Hauses. Seit dem Tod meines Bruders lebt sie bei uns und ich kann wohl behaupten, dass sie meine rechte Hand geworden ist. Bitte achten Sie nicht auf seine Schmeichelei, Dr. Watson. Aber wo ist Mr. Holmes? Er wollte allein gelassen werden. Ich glaube, er ist noch hinterm Haus. So? Ja, und untersucht den Weg, der zum Stall führt. Ach, was hofft er denn da zu finden? Da ist er schon. Guten Tag, Miss Mary. Ob ich Ihnen wohl ein paar Fragen stellen dürfte? Aber natürlich. Sie persönlich haben vergangene Nacht nichts Ungewöhnliches gehört? Nein, bis ich meinen Onkel hörte, nichts. Sie hatten gestern Abend die Fenster und Türen selbst geschlossen, soviel ich weiß. Haben Sie alle Fenster fest zugemacht? Ja. Und waren Sie heute Morgen alle noch zu? Ja. Und diese Luzi? Luzi ist unser Stubenmädchen. Aha. Sie hatte ausgezeichnete Zeugnisse und ihre Arbeit war immer durchaus zufriedenstellend. Ihr einziger Nachteil. Ja, Ihr Nachteil? Na ja, sie ist eben ein hübsches Ding und gelegentlich lungern ihre Verehrer hier im Garten herum. Ach so, ja. Miss Holder, sagten Sie nicht gestern Abend zu Ihrem Onkel, dass das Mädchen noch aus war, um jemanden zu treffen? Ja, Ihren derzeitigen Kavalier vermutlich. Sie räumte übrigens gerade den Tisch ab, als mein Onkel uns von dem Diadem erzählte. Woraus Sie schließen, dass sie möglicherweise etwas gehört und es später ihrem Verehrer draußen weitererzählt haben könnte. Ja, und dass die beiden dann vielleicht den Diebstahl planten. Ach, was nützen uns diese vagen Theorien? Ich erzählte Ihnen doch, dass ich Arthur mit dem Diadem in der Hand überraschte. Darauf kommen wir noch zurück. Miss Mary, Sie haben also Luzi durch die Küchentür zurückkommen sehen. Als ich nachsehen wollte, ob die Tür für die Nacht verriegelt sei, schlüpfte sie gerade herein. Mhm. Im Dunkeln draußen bemerkte ich auch einen Mann. Ein Mann? Kennen Sie ihn? Es ist der Gemüsehändler, der uns immer beliefert. Sein Name ist Francis Prosper. Er stand links von der Tür, das heißt etwas weiter den Weg entlang, der zur Hintertür führt. Ganz richtig. Und er hat ein Holzbein. Ja? Mr. Holmes, Sie sind ja der reinste Hexenmeister. Oh. Woher wissen Sie denn das? Ja, jetzt würde ich mich gerne einmal im oberen Stockwerk umsehen. Später muss ich wahrscheinlich noch einmal eine Runde um das Haus machen. Ach, um das Haus? Ja, na, bitte, wie Sie wünschen. Moment. Vielleicht sollte ich, bevor ich nach oben gehe, noch einen Blick auf die Fenster hier unten werfen. Wo ist denn meine... Die Lupe! Hier ist sie, Holmes. Danke. Das hier, Mr. Holmes, ist mein Ankleidezimmer. Und hier der Schreibtisch. Hm. Mit welchem Schlüssel ist er geöffnet worden? Mit dem, den mein Sohn erwähnte, mit dem Buffetschlüssel. Haben Sie ihn da? Ja, hier ist er. Ein fast geräuschloses Schloss. Ja, nicht wahr? Kein Wunder, dass Sie nicht aufgewacht sind. Und in diesem Etui befindet sich also das Diadem. Ja, das Beryl-Diadem. Hier, sehen Sie? Donnerwetter. Ruhig, Watson. Diese Zacke hier, Mr. Holder, entspricht doch genau der anderen, die abhanden gekommen ist, nicht wahr? Ja. Darf ich Sie bitten, sie herauszubrechen? Aber wie käme ich dazu? Dann werde ich es versuchen. Hums um Himmels Willen! Da sehen Sie mal, ein ganz klein wenig hat sie nachgegeben, aber obwohl ich außergewöhnlich viel Kraft in den Fingern habe, hätte ich große Mühe, die Zacke herauszubrechen. Hm. Ein gewöhnlicher Sterblicher brächte das nie fertig. Und was, Mr. Holder, würde wohl passieren, wenn es mir gelänge? Ich weiß wirklich nicht. Es gäbe einen Knall, wie ein Pistolenschuss. Wollen Sie mir allen Ernstes erzählen, dass das wenige Schritte von Ihrem Bett geschehen sein soll, ohne dass Sie es gehört hätten? Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich werde auch nicht klug aus der Sache. Vielleicht kommen wir langsam dahinter. Nicht, Watson? Was meinen Sie, Miss Mary? Ich muss gestehen, Mr. Holmes, ich tappe genauso im Dunkeln wie mein Onkel. So. Sagten Sie mir nicht in meiner Wohnung, Mr. Holder, Ihr Sohn habe weder Schuhe noch Pantoffel angehabt, als Sie ihn überraschten? Er war nur in Hemd und Hose. Danke. Wir sind bei dieser Untersuchung wirklich außerordentlich vom Glück begünstigt. Ja? Falls es uns nicht gelingt, die Sache restlos aufzuklären, liegt es ausschließlich an uns. Wenn Sie erlauben, setze ich jetzt meine Ermittlungen draußen fort. Bitte, aber wollen Sie uns nicht mitnehmen? Tja, sollen wir dich begleiten, Holmes? Nein, lieber nicht. Alle unnötigen Spuren im Schnee machen meine Aufgabe nur schwieriger. Endlich, Mr. Holmes. Eine volle Stunde haben Sie uns auf die Folter gespannt. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesehen, was es zu sehen gibt. Dann sagen Sie uns um Himmels Willen, was Sie entdeckt haben. Ich glaube, ich kann eigentlich nichts Besseres mehr für Sie tun, als nach Hause zu fahren. In die Baker Street? Mhm. Aber die Edelsteine, Mr. Holmes, wo sind sie? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Und mein Sohn, ist er schuldig? Mr. Holder, wenn Sie mich morgen früh zwischen 9 und 10 in der Baker Street aufsuchen wollen, bin ich gerne bereit, Ihnen alles so gut wie möglich zu erklären. Ja, und noch eins. Sie geben mir volle Handlungsfreiheit und unbegrenzte Mittel. Vorausgesetzt, dass ich die Steine zurückschaffen kann. Ich würde mein Vermögen opfern. Gut. Ich werde mich inzwischen mit der Sache befassen. Möglicherweise muss ich im Laufe des Tages noch einmal hier vorbeikommen. Da bist du ja wieder, Holmes. Und gefrühstückt hast du auch schon. Sei mir nicht böse, Watson, dass ich ohne dich angefangen habe, aber du weißt doch, dass unser Klient schon recht früh heute Morgen hierher kommen soll. Naja, dann bist du vielleicht so gut, während du deinen Kaffee austrinkst, mir den außergewöhnlichen Tätigkeitsdrang zu erklären, den du gestern noch an den Tag legtest, nachdem wir von Holder zurückkamen. Ja. Machst du wenigstens Fortschritte? Ach, ich bin nicht unzufrieden. Also wirklich, Holmes, es ist zum Verzweifeln mit dir. Erst machst du dich zurecht wie ein Landstreicher und lehnst es ab, mich mitzunehmen oder mir zu sagen, wo du hin willst. Ein paar Stunden später kommst du mit ein paar alten Schuhen in der Hand zurück, trinkst eine Tasse Tee, kleidest dich wieder um und schon bist du von Neuem verschwunden. Und alles, was du mir zu sagen hast, ist, bleib meinetwegen nicht auf, mein lieber Watson, es könnte spät werden. So? Naja, ich warte trotzdem bis nach Mitternacht, aber du kommst nicht. Und heute Morgen sitzt du da, in der einen Hand eine Tasse Kaffee und in der anderen die Zeitung. Frisch wie der Fisch im Wasser. Und bereit, unseren Klienten zu empfangen. Ich würde mich nicht wundern, wenn er das wäre. Treten Sie näher, Mr. Holder. Guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen. Ich weiß wirklich nicht, womit ich das verdient habe. Noch vor 2 Tagen war ich ein glücklicher und wohlhabender Mann, ohne die geringsten Sorgen. Aber ein Unglück kommt selten allein. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Bitte. Danke, Mr. Holmes. Meine Nichte Mary hat mich verlassen. Verlassen? Ja. Gestern Abend habe ich ihr voller Bedauern, aber durchaus nicht im Bösen gesagt, dass vielleicht alles gut geworden wäre mit meinem Sohn, wenn sie ihn geheiratet hätte, wie es immer mein Wunsch war und auch seiner. Das war vielleicht unbedacht von mir. Heute Morgen lag in der Diele ein Brief für mich. Haben Sie ihn bei sich? Ja, bitte. Lesen Sie. Ja, ja. Liebster Onkel, ich habe das Gefühl, dass ich an all deinen Sorgen schuld bin und dass alles vielleicht nie passiert wäre, wenn ich anders gehandelt hätte. Ich muss dich für immer verlassen. Mach dir keine Sorgen um meine Zukunft. Und vor allem so, das hier ist nicht zu lesen. Suche mich nicht. Ah ja, natürlich. Und vor allem suche mich nicht. Es wäre vergebliche Mühe und du erwiesest mir damit einen schlechten Dienst. Mr. Holmes, was soll das heißen? Glauben Sie, es deutet auf Selbstmord hin? Nichts dergleichen. Vielleicht ist es die beste Lösung. Ich bin überzeugt, Mr. Holder, Ihre Sorgen sind jetzt bald zu Ende. Zu Ende? Haben Sie etwas Neues gehört? Mr. Holder, Sie bemerkten doch, dass das Diadem in den Händen Ihres Sohnes ein wenig beschädigt, verbogen war. Ja, ne? Ja. Sind Sie nie auf die Idee gekommen, dass er vielleicht dabei war, es wieder gerade zu biegen? Ja, aber was wollte er mit dem Diadem? Und warum hat er nichts gesagt? Sehr richtig. Wenn er schuldig war, warum hat er nicht eine Ausrede erfunden? Das herauszufinden war meine Aufgabe. Sie schulden Ihrem Sohn eine demütige Abbitte, Mr. Holder. Was ist? Es war also nicht Arthur, der die Steine gestohlen hat? Nein. Dann muss ich ja sofort zu ihm. Dann machen Sie sich doch keine Sorgen mehr um Ihren Sohn. Ich habe mich heute Morgen mit ihm unterhalten. Er wollte mir nichts sagen, aber er musste zugeben, dass ich recht hatte und fügte dann ein paar Einzelheiten hinzu, die mir noch unbekannt waren. Mr. Holmes, Bitte erklären Sie mir jetzt den wahren Sachverhalt. Ja, also zunächst muss ich Ihnen etwas mitteilen, was für Sie sehr schmerzlich sein wird. Zwischen Ihrer Nichte Mary und George Burnwell besteht ein geheimes Einverständnis. Was? Sie sind zusammen geflohen. Mary? Und dieser Burnwell? Unmöglich. Das ist nicht nur möglich, sondern sicher. Weder Ihr Sohn noch Ihre Nichte kannten den wahren Charakter dieses Menschen. George Burnwell ist einer der gefährlichsten Subjekte von ganz England. Ein Mann ohne Herz und Gewissen. Weiß Gott, was er ihrer Nichte ins Ohr geflüstert hat. Aber schließlich wurde sie zu seinem willenlosen Werkzeug. Sie traf fast jeden Abend mit Burnwell zusammen. Nein. Ja, ja, vorgestern nun, als sie glaubten, Mary sei zu Bett gegangen, unterhielt sie sich mit ihm durch das Fenster. Und Burnwell erfuhr von dem Diadem. Er stand dort so lange, dass seine Schuhe tiefe Spuren im Schnee hinterließen. Als Mary ihre Schritte hörte, schloss sie das Fenster und erzählte ihnen von dem Stubenmädchen, das mit ihrem Kavalier mit dem Holzbein verabredet war, was ja auch durchaus der Wahrheit entsprach. Aber das kommt mir alles so unglaublich vor. Was sagen Sie dazu, Dr. Watson? Bitte lassen Sie Holmes fortfahren, Mr. Holder. Was war mit Arthur? Arthur hörte mitten in der Nacht Geräusche und traute seinen Augen kaum, als er seine Cousine mit dem Diadem in der Hand aus dem Ankleidezimmer huschen sah. Sie lief zur Diele hinunter und zum Fenster. Arthur sah, dass sie den Schmuck jemanden aushändigte, der draußen wartete, und dann in ihr Zimmer zurückeilte. Ja, und jetzt wurde ihm klar, was da vor sich ging. Barfuß lief er hinunter, öffnete das Fenster, sprang in den Schnee hinaus und rannte den Weg entlang. Er holte die dunkle Gestalt ein, stellte fest, dass es Burnwell war. Sie rangen miteinander. Beide zerrten an dem Diadem. Plötzlich gab es einen Knacks und Arthur sah, dass das Diadem in seiner Hand geblieben war. Er eilte ins Haus zurück, hinauf in ihr Ankleidezimmer und versuchte gerade, das Diadem wieder zurechtzubiegen, als Sie, Mr. Holder, ihn überraschten. Ja, ja, aber warum hat er mir denn nichts davon gesagt? Er liebte Mary vielleicht mehr, als Sie ahnten. Er konnte den wahren Sachverhalt nicht enthüllen, ohne sie zu verraten. Instinktiv entschloss er sich, ihr Geheimnis nicht preiszugeben. Wie fair von ihm. Ich war ja mit Blindheit geschlagen. Aber, Mr. Holmes, wie konnten Sie das alles wissen, bevor mein Sohn es Ihnen gestand? Als ich in Ihrem Haus ankam, wusste ich, dass seit der Nacht kein Schnee mehr gefallen war und dass daher der starke Frost alle Spuren bestimmt erhalten hatte. In der Nähe der Küchentür hatte eine Frau sich mit einem Mann unterhalten. Ein runder Abdruck wies auf einen Mann mit Holzbein hin. Die beiden mussten gestört worden sein. Die Fußspitzen der Frau waren nämlich tiefer im Schnee eingegraben als die Absätze. Sie war also rasch zur Tür zurückgegangen. Ach. Auf dem Weg zu dem Stall tat sich vor meinen Augen eine lange und komplizierte Geschichte auf. Ein Mann in Stiefeln war dort hin und zurück gegangen. Und zu meiner Freude nahm ich zwei weitere barfüßige Spuren wahr, offensichtlich die ihres Sohnes. Der erste Mann war beide Male normal gegangen, der zweite hingegen gelaufen. Ja. Und an manchen Stellen sah man seine Spuren auf dem Eindruck der Stiefel. Er war also offenbar nachher gekommen. Ich folgte den Spuren und entdeckte, dass sie am Fenster der Diele endeten. Nach allem, was sie mir erzählt hatten, konnte ich mir nun allmählich eine Meinung bilden über das, was sich abgespielt hatte. Aber woher, Mr. Holmes? Woher wussten Sie, wer dieser Mann war und wer ihm das Diadem gebracht hatte? Sobald man das Unmögliche ausscheidet, bleibt die Wahrheit zurück, wenn sie einem auch noch so unwahrscheinlich vorkommt. Das ist ein alter Grundsatz von mir. Aber ich hätte doch... Nein, Mr. Holder, dass Sie das Diadem nicht heruntergebracht haben, das wusste ich. Es blieben also nur Ihre Nichte und das Stubenmädchen. Ja, aber falls es sich um Lucy handelte, warum hätte Ihr Sohn dann geschwiegen? Als mir dann einfiel, dass Sie Mary am Fenster angetroffen hatten, wurde meine Vermutung zur Gewissheit. Und Ihr Verbündeter war... Ja, ich wusste, dass der Kreis Ihrer Bekannten begrenzt war, aber unter Ihnen befand sich George Burnwell. Ach. Seinen Ruf, was Frauen anbelangt, kannte ich. Und wenn er auch wusste, dass Arthur ihn entlarvt hatte, durfte er sich immer noch sicher fühlen. Was haben Sie also unternommen? Das wird Watson bestimmt auch wissen wollen. Ja, allerdings. Ja, als Landstreicher verkleidet begab ich mich zu Burnwells Haus. Als Landstreicher? Es gelang mir, mit seinem Diener Bekanntschaft zu machen. Und so erfuhr ich, dass sein Herr sich in der vergangenen Nacht am Kopf verletzt hatte. Und schließlich erlangte ich für den Preis von 6 Schilling Gewissheit. Ich kaufte nämlich ein paar seiner abgetragenen Schuhe. Und mit diesen kehrte ich zu ihrem Haus zurück und überzeugte mich, dass sie genau in die Spuren passt. Natürlich. Ja, ja, ja, ich habe doch gestern Abend einen zerlumpten Vagabunden vor meinem Haus herumstreichen sehen. Ja, das war ich. Und danach ging ich nach Hause, zog mich um. Der nächste Schritt war heikel. Um einen Skandal zu vermeiden, war eine gerichtliche Verfolgung unmöglich und ein so gerissener Schuft wie Burnwell würde bestimmt sofort durchschauen, dass uns in dieser Hinsicht die Hände gebunden sind. Ja, ja. Ich ging ihn besuchen. Zuerst leugnete er alles. Als ich ihm jedoch alle Einzelheiten vorhielt, versuchte er mir zu drohen und nahm einen Totschläger von der Wand. Noch ehe er zuschlagen konnte, hielt ich ihm die Pistole vor die Stirn. Das brachte ihn zur Vernunft. Ich sagte ihm, dass wir ihm einen guten Preis für die Steine zahlen würden. 1.000 Pfund pro Stück. Sie finden das doch hoffentlich nicht zu teuer, Mr. Holder. 10.000 würde ich zahlen. Das wäre unnötig. 3.000 bereinigen die Sache. Oh ja, da fällt mir ein, dass Sie etwas von 1.000 Pfund Belohnung erwähnten. Ja. Sagen wir also 4.000. Ja. Haben Sie Ihr Scheckbuch bei sich? Immer. Watson, deine Feder, bitte. Sofort. Du sag mal, Burnwell hat dir also die Steine gegeben? Oh nein, er hatte sich unglücklicherweise schon von ihnen getrennt. Was? Ja, zu einem viel niedrigeren Preis. Das verstehe ich nicht. Wo sind sie dann? Ich brachte Burnwell ohne Schwierigkeiten dazu, mir die Adresse des Hehlers zu geben, der sie ihm abgenommen hatte. Und dort bekam ich die Steine nach einigem Hin und Her doch noch für 1.000 Pfund pro Stück. Einen Moment. Ja, hier ist das fehlende Stück Ihres Beryl-Diadems, Mr. Holder. Tatsächlich. Ich bin gerettet. Mr. Holmes, Ihre Fähigkeiten übertreffen alles, was ich von Ihnen gehört habe. Oh, so schön. Sie haben England vor einem großen öffentlichen Skandal bewahrt. Und was mich betrifft, so weiß ich wirklich nicht, wie ich Ihnen danken... Kein Wort mehr. Mein lieber Watson, sei doch so gut... Mr. Holder wartet auf deine Feder. Der Bayerische Rundfunk brachte Das Beryl-Diadem, ein Hörspiel nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle, in der deutschen Übersetzung von Ruth von Markart und John Lackland. Die Mitwirkenden waren Sherlock Holmes, Peter Passetti, Dr. Watson, Klaus Behrendt, Holder, Bankdirektor, Hans-Ernst Jäger, Mary, seine Nichte, Helga Zekra, Arthur, sein Sohn, Horst Sachtleben, seine Durchlaucht Rolf Wanka, Miss Parker, Sekretärin, Claudia Bethke, Roberts, Bankangestellter, Alexander Malachowski, Luzi, Stubenmädchen, Monika Groll, Musik, Peter Zwetkow, Regie, Heinz-Günther Stamm.